Die Outtake-Folge. Dann legen wir los. Aufnahme läuft. Dann let's go, oder? Ja, ganz aufgeregt bin ich. Das wäre unser erstes Mal. Okay, dann geht's los, ja? Ja, yes. Sollen wir so einen Einstieg machen? Wo kommt da nix? Ich hab Play gedrückt, ah. Beef Tiki. Verschießen unser Pool. Heute schon Beef, verschossen, wir brauchen nur ein paar Tricks. Ja. Wir nehmen uns einfach mal so im Saufen auf. Und ja, leichter ja, sitzen und ich keine Termine, ne? So wild war es schon lange nicht mehr. Also Leute, schön nah ans Mikrofon, wir nehmen mit geringerer Sensitivität auf. Wegen scheiß Kindern. Are you ready? Mhm. Oh, Mensch, Kinderrausch. Noch geht's. Kinderrausch. Noch geht's. Was denn? Wie laut ist der Stuhl, Mann? Das ist eine richtige Suppe. Das mach ich ja nicht. Wegen was? Soll ich nicht machen? Wenn du das so durchziehst, dann kann ich das machen. Oh, ich war gerade nicht auf dem Klo. Dann hätte ich auch noch glauben. Du bist erst das Intro. Dann will ich noch gehen. Ich hab vergessen, aufs Klo zu gehen. Will ich noch gehen? Nein. Okay. Das hält mich sicherlich on edge. Okay. Also gut. Letzter Rülpser und Furzer jetzt. Dip. Hier ist der beste Freiburger Mensa-Podcast mit einer Sonderausgabe der Tagesthemen. So sag ich das. Gut. Nicht erlaubt. Ich warte nur, bis es vorbei ist. Das hört man schon. Sesam Ausschlag. Hail to the Mensa. Okay, in diesem Gut. Sinne. Jolo. Also, ciao. Adios. So sind wir. Ciao. Ciao. Also, abschalten. Ja.